So, schönen Halloween-Abend. Ja, ich bin ganz erstaunt, dass es heute, dass hier Halloween gefeiert wird. Ich kenne das noch aus Amerika, als wir dort, ich bin ja in Amerika aufgewachsen. Ein bisschen will ich davon erzählen heute Abend, denn es geht um das Buch »Ich bin ein Teil des Waldes« und das habe ich geschrieben, da kamen nämlich zwei junge, flotte Typen vom Kosmos Verlag und fragten, ob ich hier was für sie schreiben wolle. Ich habe gedacht, nee, da schreibe ich nichts, ich habe ja einen Verlag. Und dann sagen sie, ja, so etwas wie, wie sind Sie auf Ihre Naturphilosophie gekommen? Da habe ich, ja, vielleicht könnte ich sowas schreiben. Habe ich dann geschrieben, es ist notgedrungen, ist das ein bisschen biografisch. Denn wie kommt man auf diese Sachen? Ich habe das nicht erdacht, sondern das kommt aus dem Leben selber. Da habe ich dann das geschrieben, ich bin ein Teil des Waldes. Und mein anderer Verlag in der Schweiz sagte mir, bist du uns etwa untreu geworden? Also ich habe nicht gewusst, dass das so ein bisschen wie ein Eheverhältnis ist. Aber ich bin ein Teil des Waldes. Das heißt so, ich bin ein Teil des Waldes. Damit meine ich nicht, ich bin ein Teil des Waldes, sondern der Gedanke ist, wir sind alle ein Teil dieser Welt. Und diese Welt wurde erlebt bei den Kelten als ein Wald. Wie erleben wir die Welt heutzutage? Als ein riesen soziologischer Mechanismus, als wie eine Maschine praktisch. Aber früher bei den Kelten und bei den Germanen und bei den Slawen, die alteuropäischen Waldvölker, da war das Universum selber ein Wald voller Abenteuer für den Menschen. Noch in der Gralssage, die geht ja auf die Kelten zurück, heißt es, das Menschenleben ist ein Aventur, ein Abenteuer, ein Hindurchgehen durch den Wald und man begegnet dort alles Mögliche. Man begegnet Riesen und Monster und Geister und Hexen und Raubtiere, Götter. Es ist ein Ort voller Wunder und Zauberwesen. Es ist eigentlich ein Spiegel der Seele. Das änderte sich dann, als die Mönche kamen. Die haben sich nämlich eingemauert in ihre Klöster dann und hatten Angst vor dem Wald. Im Wald wohnten nämlich die heidnischen Priester und Priesterinnen. Die Priesterinnen, die haben ja zu besonderen Zeiten, die haben sich in den Wald oder auf Hügeln oder abgelegene Wegkreuzungen oder Weggabelungen gesetzt an besonderen Tagen und sind in einer schamanischen Ekstase hinausgegangen zu den Göttern. Das ist ein ganz anderer Zugang als wie die Mönche. Ihr Anliegen war es, der Wald ist eigentlich böse, der Wald gehört gerodet. Die innere und die äußere Wildnis muss gerodet werden. Und da ist der Mensch eigentlich die Krone der Schöpfung. Alles andere ist da, um einfach nur gebraucht zu werden. Ich weiß noch, ich bin ja hier in Amerika, habe ich lange gelebt, auch zur Zeit Ronald Reagans. Und Ronald Reagan hatte einen Umweltminister, der hieß Watts. Ich denke, Earl Watts hieß der. Und Watts war ein fundamentalistischer Christ. Das sind diejenigen, die unseren lieben George Bush gewählt haben. Und er glaubte, das war der Umweltminister, er glaubte, dass alle Zeichen, alle Prophezeiungen sind jetzt, erfüllen sich und die Welt kommt zu Ende und der jüngste Tag kommt. Es bereitet sich Armageddon, die letzte Schlacht vor. Und ehe das geschieht, da sollten wir Menschen alles, was da ist, aufbrauchen. Und deswegen wurden alle Umweltgesetze gekippt und die Wälder konnten also ohne hemmungslos abgeholzt werden. Das war Earl Watts und das war der Umweltminister. Also das sind so diese Sachen. Von den Indianern kenne ich das anders. Und auch unsere heidnischen Vorfahren, kann man sagen, sahen die Welt als ein Wald und sie waren Teil des Waldes. Sie waren nicht die Ikone der Schöpfung. Der Wald war nicht nur da, um ausgebeutet zu werden. Also das sind so ein paar einleitende Sachen. Der Wald war der Urgrund, war Mutter und Vater, gab Nahrung und Schutz. Der Wald gab Wild, Pilze, Obst, Holz, Wärme, Geborgenheit, Behausung. Also der Wald war heilig. Als ich dann nach vielen Jahren nach Europa kam, kam ich nach Wien. Ich hatte da so eine große, ja, ich war da Ethnologe in Amerika, also Anthropologist, und dachte, ein Jahr Europa würde mir gut tun. Und dann habe ich mich angemeldet, da zu Hause bei uns noch Deutsch gesprochen wurde, dachte ich, ja, gehe ich an eine deutschsprachige Universität. Habe mich überall angemeldet. In der DDR keine Antwort. In Westdeutschland numerus clausus, tut uns leid, geht nicht. In der Schweiz, ja, wir haben zwar Ethnologie, aber sie würden ihre Zeit verschwenden, denn wir sind da nicht sehr fortschrittlich. Gut. Aber in Wien hieß es, ja, kommen Sie. Und da bin ich dann nach Wien gekommen und da habe ich dann Europa wiederentdeckt in Wien und bin sehr viel gelaufen. Man läuft immer, ich laufe immer. Das auch muss so ein Urinstinkt sein. Wenn ich an einem neuen Ort bin, will ich erst mal sehen, was gibt es rundherum. Und ich habe Wien durchwandert und bin dann in den Wienerwald gegangen. Na, nicht wo die Händeln gebraten werden, sondern im echten Wienerwald, wo Beethoven lief und seine Symphonien geistig empfangen hatte. Also wenn man die Pastorale hört, dann hört man ja das Gewitter ziehen, das über den Wienerwald, wunderschöne Buchenwälder, herrlicher Wald. Und da war eine Wegkreuzung, 5 Wege kamen zusammen und auf der Kreuzung war ein Schild angebracht und da stand da, der Wald war heilig schon den Heiden, warum soll er unter Christen leiden? Und das habe ich mir bis jetzt gemerkt. Also in dem Sinne, wir sind alle Teil des Waldes und der Wald ist ein heiliger Ort. Und der Wald erschöpft sich nicht in biologischen, in botanischen oder biologischen Studien oder ökologische Studien, die dann irgendwie mit einem Computermodell nachvollziehbar sind, sondern der Wald hat eine ganz tiefe Dimension. Die Pflanzen sind oder waren für die Menschen, wurden aufgefasst von den Menschen früher als verkörperte göttliche Wesenheiten, die Pflanzen. Und die Tiere waren mehr als nur Tiere, die waren nicht biologische Gegenstände. Es sagte mal Ernst Jünger, noch nie haben die Menschen so viel Tatsachen und Fakten über die Tiere gewusst, aber noch nie waren sie so weit entfernt von dem Schöpfungsglanz und der Göttlichkeit dieser Wesenheiten. Und so ist das. Und der Wald hat eine Fülle, auch eine geistige Fülle. Man merkt es, wenn man nicht nur durch den Wald joggt oder mountainbiket. Also als ich nach Europa zurückkam, wir wohnen ja hier im Allgäu, ganz abgelegen. Und als ich nach Europa zurückkam, da hat uns das Schicksal auf diesen Berg gebracht, ganz abgelegen. Und da sagte, und ich habe mich mit dem Jäger befreundet, und er sagte, ach, mich ärgern diese Jogger, die hier die hier im Wald sind. Und ich dachte, Jogger, was ist denn das? Ich dachte, Jogger, das muss irgendwie so ein Tier sein, vielleicht ein Insekt. Ich dachte an das American Jigger, das ist auch so ein Insekt, das da ist. Und er sagt, ja, ich kann die nicht ausstehen, die Jogger. Ich sage, was sind denn die Jogger? Ja, sage, das sind die da laufen in Plastikanzügen und so Langstreckenläufer. Ah, okay, Jogger, okay, kann ich verstehen. Jemand anderes sagte, ja, da gibt's aber viel Action da unten. Action, noch nie so ein Wort gehört. habe ich ihn gefragt, was ist ein Action? Sag ich, du kommst doch aus Amerika, ist doch ein amerikanisches Wort. Sag, nee, habe ich noch nie gehört. Und dann fiel der Groschen. Ah, Action, okay, Action, ja, viel Action. Es ist viel los, da passiert was. Ja, also der Wald, in dem Sinne sage ich, ich bin ein Teil des Waldes und meine auch, wir sind alle ein Teil des Waldes und das im tieferen Sinn. Wir sind nicht nur biologische Wesen im Wald, sondern wir sind Teil von einem nicht nur physikalischen, sondern einem metaphysischen, einem geistigen Gewebe, dass der Wald ist wirklich heilig. Und deswegen der Name des Buches. Ja, und dann habe ich nun gedacht, ich erzähle mal ein bisschen, wie ich dazu gekommen bin, zu dieser Philosophie. Ich bin geboren in Sachsen, in Krimmitschau in Sachsen, an der schönen Pleiße. Und meine Großeltern hatten einen großen Garten. Die ersten Erinnerungen für mich sind grün, wie eine grüne blühende Wiese. Und da sprangen Häschen herum und Igel. Und da holte meine Großmutter auch die Kräuter, wenn jemand krank war. Da waren vor allem mit Kamille hat sie geheilt, aber auch mit anderen Pflanzen. Da wuchsen dann Beeren. Und für mich in der Erinnerung ist das so ein bisschen wie Paradies. Übrigens bei unseren vorchristlichen Vorfahren, da war der Himmel auch eine grüne Wiese, wie ein Paradies. Der Himmel hieß bei den Germanen grüne Goteswang, also Wang. Wenn ein Ort Wangen heißt, heißt es eine gute Wiese. Und es ist die grüne Gotteswiese. Und wenn wir Märchen hören, wie das von der Frau Holle, wo das Mädchen die Spindel verliert, sie arbeitet fleißig, bis die Spindel blutig ist. Sie verliert den Lebensfaden, der fällt hinunter in den Brunnen. Sie versucht, die Spindel zu grapschen, zu erhaschen und stürzt hinein und kommt dann auf eine grüne Wiese. Die grüne Wiese ist ein ursprünglicher Himmel und so war es dann auch ein bisschen für mich. Mein Vater war in der Kriegsgefangenschaft in Ägypten und wurde Ende 47 wieder entlassen, getraute sich aber nicht in die russische Besatzungszone, weil das war alles, man wusste nicht, was geschehen würde. Und da bin ich dann als kleiner Junge mit meiner Mutter in einem so Waggon hinein und wir hatten jemand, der hat Flüchtlinge über die Grenze geführt und dann haben wir alle viele Tränen, alle Verwandten, Oma und Opa und Tanten und Onkeln und Wiedersehen gesagt. Dann ging der Zug los. So kamen wir nach Oldenburg. Oldenburg, das war eine Stadt, die war voll gestopft mit Flüchtlingen aus den Ostprovinzen. Und als Kinder, als Jugendliche haben wir nur Krieg gespielt. Das musste man aus sich heraus spielen. Dann haben wir den ganzen Weltkrieg nochmal gespielt. Und es ging auch mit Steinen geworfen. Manchmal hat es einen erwischt. Mich hat es mal erwischt. Auf die Stirn kam das Blut runtergespritzt. Ich dachte, oh, jetzt habe ich keine Lust mehr. Ich gehe mal lieber nach Hause. Bin ich dann nach Hause und habe mich in ein Tier verwandelt, machen ja Kinder, und dachte, jetzt bin ich ein Tiger im Wald und kroch die Treppe hoch und meine Tante machte die Tür auf und fiel in Ohnmacht. Die dachte, hier sah sie ein kriechendes, blutendes Kind die Treppe hochkommen. Schönste in Oldenburg war der Cäcilienpark, hieß das. Das war die Tochter des Herzogs, hatte dort ein kleines Schlösschen. Das Schlösschen war von einer Bombe getroffen worden und in Ruinen, lässt sich herrlich spielen. Und das Schwimmbad der Cäcilie, da waren Frösche drin und alles Mögliche, es war ganz toll. Daneben war ein botanischer Garten, da sind wir oft rein und die größte Freude war, die Schilder umzustellen. Und wir waren die ärgsten Feinde der Angestellten des Botanischen Gartens. Aber wir waren immer schneller, konnten schnell über den Zaun rüber, zack, einmal habe ich mir aber die Hose aufgerissen und da gab es dann Dresche zu Hause. Ein Gartenbeet habe ich dann angebaut im Schutt irgendwie. Warum ist man interessiert in Gärten? Das muss vielleicht aus uraltem Karma her sein, wer weiß. Aber ich habe mir hinterm Haus, habe ich so alte Steine weggeräumt und habe dann ein paar Kartoffeln reingepflanzt und etwas von der Goldrute der kanadischen und noch ein paar andere Pflänzchen. Und um das zu düngen, habe ich auf dem Schulweg Pferdeäpfel gesammelt, in Schulranzen getan und habe dann einen wunderbaren Garten gehabt. Und die Hausbesitzerin wütend wurde, denn sie hat gedacht, ich hätte bei ihr aus den Beeten Erde geklaut. Aber es war schon das ein bisschen Verständnis, was man mit Pflanzen machen kann. Wie gesagt, ich kam aus dem Grünen in Sachsen und war dann plötzlich in der Stadt. Und dann war plötzlich ein Vater da, den ich vorher nie kannte. Und auf einmal war Disziplin da, denn er kam ja aus dem Krieg und da musste man spuren. Gleich beim ersten Essen sagte er, da bin ich aufgestanden, ging weg und sage, wohin gehst denn du? So, ich gehe spielen. Ich sage, du bleibst sitzen, solange wir essen. So, nö, da habe ich keine Lust. Und dann kriege ich meine erste Tracht Prügel. Also das war, und wir wohnten in einem Zimmer. Das war so klein, das war eine kleine Dachkammer mit schrägem Dach und nur einer Luke, ein kleines Bett für die Eltern und eine Pritsche für mich und dann eine Kommode und so ein Waschbecken, also mit Krug, so ein Becken. Also so hat man da in der Nachkriegszeit gelebt. Und dann fing die Schule an und die Schule 50 Jungen in einer Klasse, Mädchen und Jungen waren noch nicht zusammen. Und da gab's immer Keilereien. Das war eine sehr schwierige Situation für mich und ich kam da nicht gut zurecht und war ein Sorgenkind für die Eltern. Die dachten, mit mir stimmt was nicht. Ich war eigentlich zu verträumt und habe immer hinausgeträumt aus dem Fenster und hatte ganz schlechte Noten. Und eines Tages in einem Jahr, ich war vielleicht 9 Jahre alt oder 10 schon, da hatten wir eine Woche in der Heide und das war wunderbar. Und nach der Woche sollten wir schreiben, was wir erlebt hatten. Da habe ich dann geschrieben, was ich erlebt hatte. Und was am aufregendsten war, waren die Ameisen. Ich habe mich hingesetzt und habe geguckt, wie die Ameisen ihre Straßen haben und wie sie schwere Gegenstände hin und her trugen, wie sie einander begegneten und mit den Fühlern so mit kommunizierten und wie sie einen Käfer angriffen. Und ich muss da in die Ameisenwelt hineingegangen sein, wie im Trance. Und das war so wunderbar und darüber habe ich dann geschrieben und habe den Aufsatz geschrieben. Dann wurde ich vom Lehrer zum Lehrer zitiert und er sagte, wo hast du das abgeschrieben? Ich sage, das habe ich nicht abgeschrieben. Hör auf zu lügen, das hast du irgendwo abgeschrieben, das kannst du ja gar nicht. Ich sage, doch, das habe ich geschrieben. Alles gut, das werde ich deinen Eltern melden. Und da habe ich dann gemerkt, dass ich vielleicht schreiben kann. Deswegen sage ich, die Indianer würden das sagen, die Ameisen haben mir das Schreiben gelernt. Das ist ja für die Indianer sind die Tiere auch unsere Lehrmeister. Und ich kann wirklich sagen, Schreiben ist so ein bisschen wie Ameisenarbeit. Die Buchstaben sind wie kleine Ameisen, die auf Ameisenstraßen hin und her laufen. Und es braucht Ameisenfleiß, um diese ganzen Sachen aufzuschreiben. Und genau das geschah. Als ich dann in Amerika war, habe ich weitergeschrieben auf Englisch. Ich konnte noch gar nicht richtig Englisch sprechen. Da habe ich schon Englisch geschrieben, immer mit einem Wörterbuch. Und habe dann Geschichten geschrieben. Und dann musste ich die vor der ganzen Klasse vorlesen und dauerte nicht lange. Dann musste ich sie vor jeder Klasse vorlesen. Und dann habe ich, das war dann so ein Ritual in der Schule, jeden Freitag haben sie in jeder Klasse darauf gewartet, dass irgendeine Geschichte erzählt wird. Und das habe ich dann gemacht. Also ich danke den Ameisen. Die Ameisen sind da große Helfer. Ich habe das dann später bei den Indianern gesehen. Sie sehen die Tiere als mächtige Wesen, die einen helfen können. Äußerlich gesehen, im alltäglichen Bewusstsein, sind sie halt Tiere. Aber wenn man das Bewusstsein ein bisschen tiefer nimmt, dann sieht man ihr göttliches Wesen. Zum Beispiel, wenn die Indianer, die jungen Indianer, auf Visionssuche sind. Die gehen nicht auf Visionssuche, wie heutzutage in so Esoteriker das machen, sondern sie gehen und bringen sich selber praktisch als Opfer und hoffen, dass ein Tiergeist kommt und ihnen hilft und sagt, was sie im Leben zu tun haben. Manchmal kann es auch ein anderer Geist sein, kann auch ein Pflanzengeist sein. Aber meistens sind es Tiergeister, kann auch eine Mücke sein, aber es kann auch ein Adler sein oder ein Steppenwolf. Und ein Indianer, der mit mir gut befreundet ist, der hat halt, das ist der Bill Tallbull, zu ihm ist ein Steppenwolf gekommen. Er geht als junger Mensch in die Wildnis, ohne Feuer, ohne einen Menschen nebenbei, in der Wildnis, setzt sich hin und isst nichts und trinkt nichts. Am ersten Tag ist man ein bisschen so nervös und so, am zweiten Tag ist man ein bisschen ruhiger. Am dritten Tag oder Ende des zweiten Tages hebt man schon vom Alltag ab und man kommt dann in eine nicht mehr normale, man ist nicht mehr in einem normalen Bereich. Äußerlich gesehen, wenn so ein Ethnologe das sieht, aha, da ist ein Indianer auf Visionssuche, sitzt halt da. Innerlich gesehen fangen an, die Konturen der Welt zu zerfließen. Und da kommt vielleicht, und das war bei diesem Freund Tallbull der Fall, da kommt vielleicht ein Steppenwolf oder ein Kojote vorbeigetrottet und guckt und sieht, ha, da sitzt ja ein Mensch. Und bleibt erstmal stehen und beobachtet das. Merkt, dieser Mensch hat ja gar keine aggressiven Strahlungen. Wir würden sagen, er ist auf so einer Alpha-Wellenlänge, so wenn man Hirnmessungen machen würde. Und dann kommt er hin und beschnuppert diesen Menschen. Und dann setzt er sich auch hin. Und dann fangen Kommunikationen an. Die höhere Seele des Steppenwolfs spricht mit der Seele des Menschen. Und der Mensch versteht es. Die Tiere können jede Sprache sprechen. Sie sprechen eigentlich die Muttersprache und sagen, ja Mensch, was willst du? Ach, ich suche meinen Grund, warum ich hier auf der Erde bin, was ich zu tun habe. Ja, sagte der Steppenwolf zu ihm, du bist dazu da, um Botschafter der Pflanzenwelt zu sein. Und so wurde Tallbull Botschafter der Pflanzenwelt. Das sind so solche Erlebnisse, die uns eigentlich blockiert sind. Die meisten von uns haben das nicht. Und heute ist Halloween. Ich staune, dass man das hier feiert. Das habe ich erstmal in Massillon, als wir dort ankamen in Ohio, kennengelernt. Und da habe ich mir dann damals aus Pappe Masken gemacht und da sind wir dann rumgegangen, haben überall an die Türen geklopft und gesagt, Trick or Treat, also eine milde Gabe oder Schabernack. Und wenn niemand da war, dann haben wir irgendwelchen Schabernack gemacht. Also es konnte alles Mögliche sein. Luft aus den Reifen rauslassen, Schornsteine zudecken, dass der Rauch kommt, Fenster einseifen und solche Sachen gemacht. Was ich damals nicht wusste, ist, dass es ein altkeltisches Fest ist. Es ist eigentlich bei den Kelten fing Anfang November hörte das helle Jahr auf und fing das neue Jahr an. Jetzt war für die Kelten Neujahrsanfang oder der Abend vor dem Neujahrsanfang. Und das neue Jahr fing mit einem heiligen Tag an. Halloween heißt heiliger Abend. Und jetzt ist für die Kelten ein heiliger Abend. Und es ist ein Zwischenbereich. Das heißt, es ist weder der Sommer und es ist noch nicht der Winter, sondern der Zwischenbereich. Und immer, wo es Zwischenbereiche gibt, auch im Bewusstsein, weder wach noch schlafend, auch weder drin noch draußen, Sachen wie Tau ist weder Wasser, das vom Himmel fällt, noch Wasser, das auf der Erde fließt, sondern es formt sich. Magisch ist es magisch. Mistel, sie wächst nicht auf den Boden, sie wächst im Zwischenraum, auf Bäumen. Alles, was zwischen Welten, zwischen Zeiten ist, war für die Kelten heilig und war eine Zeit, wenn etwas ganz Ungewöhnliches und Besonderes geschehen konnte. Ja, und das haben die Amerikaner aber nicht mehr gewusst, aber es ist ein uraltes keltisches Fest. Jetzt kommt dann die dunkle Zeit und das gilt sozusagen, ist die Zeit, in der dann in der Dunkelheit zur Wintersonnenwende das neue Licht geboren wird. Denn das Licht kommt aus dem Dunklen, das Leben kommt aus dem Reich des Todes. Also das ist so der keltische Gedanke. Erzählen, da wir bei Shakespeare waren, später lebte ich in Oregon, das ist an der Westküste. Und in Oregon, herrliche Urwälder dort, also nordische Regenwälder. Und da gibt es dann östlich der Berge ist es dann Wüste. Und da gibt es eine Stadt, die heißt Ashland. Da gibt es eine Universität dort. Und Ashland ist so die sind stolz, ein Kulturzentrum zu sein. Also eine ganze Menge Kunstschaffende und Intellektuelle und ästhetische, geistig bewegte Menschen leben dort. Und da wurde auch ein Shakespeare-Theater gebaut, genau wie in Stratford, England. Und ein Kunstrasen, obwohl das dort Wüste ist, ein Kunstrasen, der da gesprengt wird und dann ziehen sich welche an in Tudor-Kostüme, altenglische Kostüme, Fachwerkhäuser sind da und eine Shakespeare-Bühne. Und wer etwas auf sich hält und kulturell ist, der geht dahin und macht so ein Shakespeare-Erlebnis. Alle Shakespeare-Spiele werden dort aufgeführt. Bin ich auch hingegangen mal und man wird verzaubert vom alten England und dann auf der Bühne, oh Romeo, wherefore art thou? Und dann, die Antwort kam, hörte man auf einmal, eine offene Bühne hörte man auf einmal, der Kojote, der Steppenwolf, der Geist, wie die Indianer sagen, der große Schelm, der Trickster, der Geist des Kontinents. Und der brachte die Leute auf einmal wump wieder hin, wo sie wirklich waren. Der ganze Zauber verflog. Denn Amerika ist nicht Europa. Und dieser Kontinent hat eine eigene Stimmung. Also das wollte ich noch erzählen. Und ich bedanke mich sehr herzlich für das geduldige Zuhören. Die Natur spricht ständig zu uns. Oft merken wir es gar nicht. Wir sind ja nicht nur unser Verstand, unsere Ratio, sondern unser Wesen ist viel weiter. Wir nehmen auf mit dem ganzen Körper. Der ganze Körper ist ein Resonanzboden für uns. Jedes Organ hat sein Bewusstsein, nicht nur das Hirn. Wir nehmen mit jedem Organ auf, mit dem Herz, mit der Leber, mit den Nieren, mit allem, weil alles, der ganze Körper bis zur Zehe, beseelt ist. Nur ist das, was wir da aufnehmen, meistens unbewusst, es sei denn, wir sind krank und es tut irgendwas weh. Es tut die Niere weh oder wir haben uns den Zeh angestoßen und der tut weh. Wenn wir in der Natur sind und durch den Wald gehen, sind wir in Resonanz mit allem, was im Wald ist. Mit dem Gestein, vor allem aber mit den Pflanzen und den Bäumen. Und wir nehmen Dinge wahr, unbewusst, die unser Bewusstsein gar nicht wahrnimmt. Und wenn wir unser Bewusstsein ein bisschen entspannen und erweitern, dann kommen wir in Kontakt mit dem, was wir sonst auch aufgenommen haben. Und das ist ein anderes Wahrnehmen, als wie wenn man mit einem Buch durch die Natur geht, besonders mit so einem, wo man die Pflanzen ausschlüsselt und die Staubblätter und Blüten zählt und dann meistens kommt man auf den falschen Pfad und da wird dann aus einem Löwenzahn Gänseblümchen und so weiter. Wir wissen mehr im Unterbewusstsein über die Natur, als wir denken. Wenn wir nun in die Stille gehen und wirklich leer und still werden, dann erfahren wir Geheimnisse in der Natur. Also das sind so Ideen, auf die ich kam oder die ich erst jetzt formulieren kann, aber auf die kam ich schon in meiner Kindheit, als ich in den Wäldern von Ohio, in diesen wunderbaren Urwäldern, meine meiste Freizeit verbrachte. Ich hatte ja das Bedürfnis zu wissen, wie heißen die Pflanzen, die ich da erlebe und sehe, und kein Lehrer war bereit, mir das zu erzählen, weil diese Wildnis, diese Pflanzen, gehörte nicht in das Weltbild, in die kulturelle Wirklichkeit der amerikanischen Gesellschaft zu der damaligen Zeit. Und so fehlten mir die Worte und es fehlten mir die Begriffe, aber die Wahrnehmungen, die waren da. Und ich habe oft stundenlang in den Bäumen gesessen und ich spürte diese Pflanzen. Deswegen wollte ich ja auch studieren gehen. Hab dann auch studiert, habe in einem Stahlwerk gearbeitet und alle möglichen Sachen gemacht, um mir das Studium zu bezahlen. Ja, und dann kam ich an das Ohio State University Department of Agriculture. Da waren Versuchsfelder angelegt. Da waren Tiere, Versuchstiere, Kühe und so weiter mit Kühe, wo man die Plastikfenster hatten, dass man die Gedärme sehen konnte und so weiter. Arme, traurige Wesen. Und ich habe auch gemerkt, die Pflanzen sahen nicht gut aus. Was da studiert wurde, ging eigentlich am Wesen der Pflanzen vorbei. Das war für mich eine Krise. Und so dieses Naturgefühl, das ich hatte, ging vielleicht auch auf meine Prägung zurück aus der deutschen Romantik, was ich so von den Großeltern mitbekommen habe. Das war gar nicht da, das wurde gar nicht befriedigt. Und deswegen bin ich aus dem Botanikstudium ausgetreten und ich bin eigentlich froh. Denn damit konnte ich mir einen Zugang zur Natur wahren, der mir wahrscheinlich verbaut gewesen wäre. Dadurch konnte ich auch konnte ich mich dann später als Ethnologe auf die Indianer und andere Völker einlassen, die ein ganz anderes Naturgefühl haben. Da will ich mal erzählen von einem der ersten Ausflüge mit diesem indianischen Medizinmann Bill Tallbull, mit dem ich mich sehr gut befreundete. Der kam zu mir, ich hatte damals eine Vorlesung über Ethnomedizin an der Sheridan College, Medical Anthropology. Und da mein Steckenpferd Heilpflanzen und Wildpflanzen sind, habe ich darüber berichtet, über die Heilpflanzen, die dort in Wyoming wachsen. Und eine Studentin sagte, Sie hat Verbindung zu den Cheyenne und der Ältestenrat wollte herausfinden über sie, ob ich bereit wäre, einen der älteren Medizinleute zu empfangen. Da kam dann der alte Bill Talbot, so ein alter Indianer. Wir trafen ihn mit einigen Studenten. Seine Worte waren so gut gewählt und so voller Weisheit, dass es uns berührte. Einer der Studenten fing an zu weinen. Da sagte der alte Indianer, was ist mit dem los? Kann der seine Gefühle nicht unter Kontrolle kriegen? Ja, und mit diesem alten Indianer bin ich dann jedes Wochenende über anderthalb Jahre oder fast jedes Wochenende und manchmal auch zwischendurch in den Bighorns gewandert. Und eines der ersten Wanderungen, da fanden wir eine Pflanze, die ich nicht gut identifizieren konnte. Und habe dann sorgfältig, so wie ich das gelernt hatte, die Staubblüten gezählt und die Blütenblätter und versucht herauszufinden, zu welcher Familie das gehörte. Und er stand da mit verschränkten Armen und guckte mich so ein bisschen befremdlich an, so wie, als ob er sagen wollte, was macht denn dieser verrückte Weho da, Weho, weißer Geist. Und dann merkte ich, dass er einen ganz anderen Zugang zu den Pflanzen hatte. Einige Pflanzen, da ging er hin und war ganz freundlich mit denen und er redete mit denen. Mit einigen rauchte er Tabak, da holte er seinen Bull Durham, das ist so ein Blättertabak, heraus, drehte eine Zigarette, rauchte mit der Pflanze, redete mit der Pflanze. Andere Pflanzen vermied er, also er ging da gar nicht hin, als ob er sie nicht mochte. Einmal, und die ganze Zeit sagte er auch kaum ein Wort. Ich wusste natürlich theoretisch, dass die Indianer das Sprechen als Energieausgabe sehen und man gibt einfach nicht die Energie so frei heraus. Dieses Geschwätz, das wir als Europäer kennen, dieses Palavern, das kennen die Indianer nicht. Und ich habe erlebt, wo einige der Häuptlinge und der Medizinleute tagelang, manchmal sogar wochenlang, kein Wort gesagt hatten. Und wenn sie etwas sagten, dann war es meistens sehr bedeutungsvoll, was sie sagten. Und er hat mir wenig von den Pflanzen erzählt, aber seine Art und Weise, wie er mit den Pflanzen umging, das war beeindruckend. Für ihn waren die Pflanzen Wesen, wie Menschen, begabt, mit Geist und Seele. Für ihn waren die Pflanzen sogar stärkere Wesen als die Menschen. Das habe ich dann später erfahren, als er einmal mit den eine Heilpflanze suchte und ein Ritual machte und Tabak mit dem Pflanzenhäuptling von einer Gruppe von Heilkräutern ein Tabak rauchte und dann ein Medizinlied sang. Und das Medizinlied, das hieß dann übersetzt so ungefähr, wir armen Menschen, wir sind krank und hilflos, ihr aber seid stark, ihr habt Macht, ihr könnt uns helfen, bitte helft uns, schau, wir kommen auf gutem Weg zu euch. Schau, wir kommen und bringen Tabak. Wir kommen in lauterer Gesinnung und wir kommen in demütiger Haltung. Also ich sah dann, dass er die Pflanzen nicht als niedere Wesen ansah, sondern als fast göttliche Wesen oder Wesen mit einer Gabe und einer Kraft, die wir nicht haben, die sie aber mit uns teilen können. Die Pflanzen sind nicht wie das Wort Pflanze. Bei uns heißt ja, kommt ja von dem Wort Planta. Das ist die Sohle, die Fußsohle. Ist etwas, was unter den Fußsohlen des Menschen ist, der ja in unserer Kultur die Krone der Schöpfung ist. Und die ganze Schöpfung soll dem Menschen dienen. Auch als Rohstoff und als Genussmittel und so weiter. Aber Bei den Indianern ist es anders. Der Mensch ist nur ein kleiner Teil von der Gesamtheit und er hat eine demütige Haltung gegenüber der Natur. Er kommt nicht daher mit Arroganz. Für ihn ist die Pflanze nicht etwas, das zufällig als Ausdruck des sekundären Stoffwechsels bestimmte Wirkstoffe absondert in Vakuolen in den Zellen, sondern die Pflanze ist ein Geistwesen, das eine magische Kraft hat und eine Heilkraft hat. Ja, das hat eine Weile gedauert, ehe ich mich da hineinbegeben konnte, obwohl ich es gefühlsmäßig wusste, dass das mit den Pflanzen so ist. Aber das wirklich zu realisieren oder wahrzuhaben, dass wir als Menschen in einer Welt leben, die umgeben ist oder dass wir eingebettet sind in einer Welt von geistigen Mächten und dass diese geistigen Mächte nicht nur Abstraktion sind, sondern dass sich diese auch als Pflanzen oder als Tiere oder als Berge überhaupt als Natur verkörpert. Für die Indianer ist die Spiritualität nichts Abstraktes, sondern sie ist in der ganzen Natur. Die ganze Natur ist heilig und ist voller spiritueller Kräfte. Und deswegen geht man in die Natur nicht analysierend und sezierend und kategorisierend und manipulierend, sondern man geht leer in die Natur und lauschend und hörend und aufnehmend, damit man weiß, was sie einem zu sagen hat. Und das habe ich dann auch immer gemerkt, wenn ich durch die Rocky Mountains oder überhaupt im Land gewandert bin. Ich habe auch Monate verbracht in der Wildnis. Immer wieder traf man Hikers, normale weiße Amerikaner, die da durchmarschieren und manche sind auch naturbegeistert und was eigentlich relativ wenig vorkommt, aber manche kannten sogar die Pflanze, aber sie marschieren durch und die Pflanze und die Natur sind für sie Gegenstand. Und beim Wandern oder beim Hiking oder Jogging oder so, da merkt man, da sind ihre Gedanken ganz woanders. Damals gab es noch keine Walkmans. Aber die Gedanken waren irgendwo. Die haben vielleicht an neuen Autos gedacht oder an Zuhause oder an irgendwelche Theorien, könnten auch Naturtheorien sein. Aber sie waren nicht da und unmittelbar im Kontakt mit der Natur. Wenn man da in den Rockies ist, wo nichts ist, kein Strom, nichts, da spürt man schon, was auf der anderen Seite des Berges passiert. Und wenn da weiße Wanderer waren, man spürte ihre Gegenwart. Also fast wie Telepathie. Aber es ist, weil sie gedanklich immer etwas aussenden. Bei den Indianern war es gerade das Gegenteil. Da läuft man, man stolpert praktisch über die. Das ist, als ob sie ein moosbedeckter Stein sind. Und dann, ach, da ist ja jemand. Weil sie nicht senden, sondern still sind und aufnehmen. Das ist ein sehr großer Unterschied. Für sie sind die Pflanzen wirklich nicht das, was sie für uns sind. Die haben kein gegenständliches Bewusstsein, die Indianer. Sie denken ganz anders. Das wurde mir mal klar, als ich mit einem Rancher, der sah aus wie Errol Flynn, so einen schönen dünnen Schnurrbart, Cowboyhut, es war ein Freund, da sind wir mal durch das Reservat gefahren mit zwei Indianern und er saß neben mir und also er hat gefahren, die Indianer saßen hinten. Das ist auch eine Spiegelung der sozialen Rangordnung. Und da sagte mir der Cowboy, der Rancher, du hör mal zu, diese Indianer, die denken ganz anders wie wir, die sind wie Kinder, die können gar nicht rationell denken. Ja, ich guckte ihn an und sagte, pass mal auf, sagte er, drehte sich um und sagte, hallo Chief, was denkt ihr Indianer über Schlangen? Ja, sagte der Alte, einer der alten Indianer, sagte, ja, was meinst denn du für Schlangen? Meinst du die mit den braunen Fell oder die mit den Hörnern? Da guckte mich der Rancher an und sagte, siehst du, die Indianer, die können nicht so denken wie wir. Ich weiß nicht, was die Indianer meinten. Sie meinten entweder die Schlangen, die man in der Vision sieht, also die übersinnlichen Aspekte von bestimmten Schlangen, oder er hat den Rancher einfach auf den Arm genommen. Das machen sie nämlich sehr gerne. Ja, nun, wie gesagt, manchmal über mehrere Tage sind wir gewandert und der alte Indianer zeigte mir dies und jenes, aber es war nicht dieses informative Mitteilen, ständige Mitteilen, was man eigentlich gewohnt ist von Naturalisten oder Naturführern oder Nature Guides, sondern er war meistens still und manchmal zeigte er auf irgendwas oder er nahm Harz von der Ponderosa-Kiefer und kaute das und einziger Kommentar war, ist unser Kaugummi. Ja, tatsächlich kann man gut kauen, aber sonst wurde wenig gesagt. Und am Anfang beschlich mich der Gedanke, ja, vielleicht interessieren ihn die Pflanzen nicht, und ich habe mir viel erzählt. Ich habe erzählt von allen denen, die ich kannte, und das waren eben europäische Pflanzen, die mit den Siedlern gekommen waren, weil all unsere Ackerunkräuter sind mit den weißen Siedlern gekommen, die da neu waren. Und das ist auch einer der Gründe gewesen, warum mich die Indianer kontaktierten. Sie wollten wissen, wie werden diese Heilkräuter oder diese Pflanzen in der Heilkunde der traditionellen Europäer benutzt. Und das habe ich ihnen auch gerne gesagt und dachte, ja, da kriege ich dann eine Rückmeldung von den ihren Heilkräutern, aber sagte wenig. Da kamen wir mal in so einer verlassenen, öden Gegend an eine eingefallene Blockhütte, wo so 1880 herum ein Siedler lebte und rund um die Blockhütte wuchsen giftige Pflanzen. Sehr viel Schierling. Warum Schierling da wuchs, weiß ich nicht. Stechapfel wuchs dort. So, ja, Ruderalpflanzen, aber giftige. Da dachte ich, ja, da will ich mal diesem Indianer mal was ganz Interessantes zeigen, und zwar den Schierling. Also schau mal her, Talbot, das ist Schierling, Hemlock, Poison Hemlock. Damit wurde der Sokrates zu Tode gebracht und habe die Geschichte erzählt, wie Sokrates den Schierlingbecher trank und wie er merkte, dass die Kälte des Hades von unten nach oben stieg und wie er in philosophischer Gelassenheit dann noch bis zu Ende philosophierte und dann aus dem Leben schied. Und dann habe ich erzählt, dass der Schierling mit in die Hexensalben hineinkam, aber ganz genau dosiert, sehr giftig, weil es löst die Seele ab vom Körper. Und dass der Schierlingsaft sämtliche Drüsenaktivität stoppt. Also es ist, kommt einer auf die Hoden appliziert, einer Kastration gleich und auf die Brüste appliziert. Es stellt den Milchfluss ein und überhaupt sehr giftige Pflanze und dachte, das würde ihn interessieren, aber es war keine Regung. Er sagte nur kurz, diese Pflanze ist nicht unser Freund. Diese Pflanze hat einen Cheyenne fast umgebracht. Er hat ein Stück Wurzel gebissen, hat's nicht erkannt, dass es die Pflanze ist und wurde dann gelähmt. Mit der Pflanze wollen wir nichts zu tun haben. Ist kein guter Geist in der Pflanze. So langsam dämmerte es mir, dass für sie die Pflanzen so etwas sind wie andere menschliche Wesen. Nicht menschlich, aber göttliche Wesen, mit Verstand begabt, mit Kräften begabt. Und einige sind Freunde, und zwar so gute Freunde, dass sie pflanzliche Verbündete sind. Und es können Verbündete sein für die Familie oder ganz persönliche Verbündete. Und dann andere sind, genau wie in der menschlichen Gesellschaft, sind Feinde. Also mit denen will man nichts zu tun haben. Ja, und ich merkte, wie er seinen Freunden manchmal ein bisschen Tabak gab, wie er mit ihnen sprach. Und nach einigen Monaten merkte ich, dass ich auch so angesteckt wurde davon und auch mit meinen Freunden vielleicht mal ein Wort redete oder ein bisschen Tabak gab, was ich hier in Europa nicht tue, weil das gehört gar nicht zum morphogenetischen Feld. Unsere Pflanzen oder unsere Geister kennen sowas nicht. Aber dort machte es Sinn. Einmal sind wir gegangen, das war das einzige Mal, dass meine Frau mitgegangen ist. Und wir kamen an eine Stelle, da wuchs die Stechwinde, der Smilax und noch andere interessante Pflanzen. Und die Stechwinde ist eine Winde und sie wuchs, dass sie aussah wie eine riesige grüne Schlange mit Schuppen. Die Blätter sahen aus wie Schuppen. Da ging ich hin und sagte, oh, schau mal, wie interessant diese Pflanze. Ah ja, das ist eine Stechwinde aus der Familie der Liliengewächse. Er nahm ein paar Schritte zurück und sagte, da ist eine Schlange drin. Ich guckte hier hoch und runter, da war überhaupt keine Schlange drin. Da ist keine Schlange drin. Doch, doch, da ist eine Schlange drin. An dem Abend, also in der Nacht, da träumte meine Frau, die an dem Tag mit gewesen war, träumte sie von dieser Pflanze und diese Pflanze verwandelte sich tatsächlich in eine Schlange. Also was er da meinte, war nicht eine Alltagsschlange, sondern das Wesen war schlangenhaft. Und diese Schlange war eine giftige Schlange und sie sagte meine Frau, hier in dem Raum, in diesem Zimmer, wo ihr lebt, ist es giftig. Hier könnt ihr nicht leben. Und tatsächlich war es so, wir realisierten, dass diese alte Blockhütte, in der wir lebten, war Gift getränkt, und zwar mit DDT und allen möglichen Holzpräservativen, weil es war die erste Blockhütte des Urgroßvaters, der das dort gebaut hatte, und das hatte man versucht zu erhalten, damit die Termiten und die Ameisen das nicht zu Sägemehl machen, da hatte man das chemisch präpariert. Und da wurde mir klar, warum mein Hund darin nicht schlafen wollte. Und es war, als ob diese Schlange, die mit der Pflanze verbunden war, in der Nacht zu meiner Frau gesprochen hat, denn danach sind wir ausgezogen und danach ging es uns auch gesundheitlich wieder besser. Aber so kommt man so langsam hinein in ein anderes Verständnis von Pflanzen. Das Geheimnis der Pflanzenkommunikation ist eigentlich, dass man seelisch still wird und nicht ständig mit Gedanken rumläuft, sondern dass man leer wird wie ein Gefäß. Es kann nur was reingetan werden, wenn es leer ist. Aber wenn wir voller Wissen sind und all das angelernte Wissen, DNS, RNS, dieses, jenes, zytoplasmische Strukturen und bla bla und so weiter, dann wissen wir sehr vieles, aber sind dumm. Es ist, wie mal der amerikanische Komiker Mel Brooks sagt, that's very intelligent, but stupid. Also sehr intelligent, aber doof. Wenn man leer ist, dann ist man ein doofer Eingeborener, aber man kann diese Sachen aufnehmen. Und wir nehmen es nicht nur mit dem Kopf auf, sondern der ganze Körper ist der Resonanzboden. Und man kann hineingehen und kann fragen, das ist natürlich alles hier eher märchenhaft gesagt, und man kann fragen, die Leber, was weißt du darüber, Leber? Und die Leber hat sehr viel Erfahrung, aber da muss man tief in die Meditation gehen, damit die Leber einem sagt, was sie da erfahren hat, oder das Herz, oder was immer. Und so geht man dann in die Tiefe und dann sieht man, dass Pflanzen oder überhaupt auch die Tiere mehr sind, als sie dem Alltagsbewusstsein und dem Verstand erscheinen und dass sie von kosmischer Weisheit geprägt sind, dass wir kein Monopol haben, was die Weisheit oder die Intelligenz betrifft, ist es nur ganz anders gestaltet. Ja, und um die Pflanzen zu verstehen, um sie fragen zu können, muss der Pflanzenkundige eigentlich ein Yogi sein. Er kann nicht auf der Ebene bleiben, wo er sie nur als äußeren Gegenstand betrachtet, seziert, dann irgendwelche Wirkstoffe extrahiert und sie dann Ratten füttert und die Hälfte kriegen was, die andere Hälfte kriegt diesen Wirkstoff, die andere Hälfte nicht und dann werden die Ratten noch selber seziert, auseinandergenommen und analysiert. Also das liegt sehr fremd, das ist sehr fremd dem indischen Pflanzenkundigen. Wenn er etwas über die Pflanze erfahren will, geht er hin zur Pflanze und geht in yogische Versenkung und öffnet sich dieser Pflanze. Und dann erfährt er direkt und dann erscheint die Pflanze auch als Wesen. Dann ist es keine Frage der Wirkstoffe mehr, sondern es ist eine geistige Potenz, die sie dann freiwillig geben kann. Wenn Wirkstoffe da sind, auf der Ebene, dann sind halt Wirkstoffe da und das widerspricht ja nicht. Aber es ist vor allem die geistige Potenz und das haben mir die Indianer auch immer wieder gesagt. Bei den Indianern war das so, dass der Ackerschachtelhalm, der da wuchs, der heißt, allgemein bei den Cheyenne heißt der Hirschpflanze. Und einer der alten Medizinleute ist Hirschschulter, also Elk Shoulder. Und das ist seine beste und seine Lieblingspflanze. Und da sagte ich nebenbei, diese Pflanze muss man auskochen, damit sich die Kieselsäure löst. Da sagt seine Frau, wir kochen die Pflanzen sowieso alle aus. Das ist, Pflanzen sind wie Tierfleisch und Tierknochen. Um das Mark herauszulösen, muss es gekocht werden. In dem Zusammenhang sagte ich, ja, aber da gehen doch sehr viele Wirkstoffe verloren, ätherische Öle und so weiter. Also nicht im Fall von dem Ackerschachtelhalm, der hat ja keine ätherischen Öle, aber sonst andere Pflanzen. Nein, alle Pflanzen müssen gekocht werden, bis sich die Essenz, also Essenz haben sie nicht gesagt, bis sich das Mark herauslöst. Und ich sage, aber die bestimmten Wirkstoffe gehen verloren. Sind keine Wirkstoffe. Es ist der Geist der Pflanze, der heilt. Diese Diskussion hatte ich auch mit dem alten Torbol. Ich sage, das sind Wirkstoffe, die wichtig sind. Er hat nicht gleich widersprochen, er hat dann erst mal eine Woche lang überlegt. Das Ganze überlegt, seine Schutzgeister gefragt. Und dann kam er zurück und er sagte, na, keine Wirkstoffe. Es ist der Geist der Pflanze. Es ist der Geist, der auf unseren Geist wirkt und uns die Heilenergien gibt. Und wenn da Wirkstoffe sind, das ist dann so ein bisschen wie der Schatten dieser Pflanze. Es gehört dazu. Aber das ist nicht das Wesentliche. Das ist fast universal, wo man solche Anschauungen hat. In Indien werden die Pflanzen eben gesehen als echte Gurus. Oft besser als menschliche Gurus, weil sie noch ganz mit dem Kosmos, mit jedem Blatt sind sie mit dem Kosmos verbunden und mit den Wurzeln, mit den Kräften der Erde. Sie verbinden Himmel und Erde. Sie sind selber Ausdruck der heiligen Hochzeit von Himmel und Erde. Sie sind ganzheitliche, heile Wesen und deswegen können sie uns auch heilen. Und wir sind abgekapselt, in unserem Ego gefangen und verirren uns ständig. Und deswegen können wir zu ihnen gehen und immer wieder zum Heil oder zur Heilung gebracht werden. Und Pflanzen werden auch in Indien gesehen als Devas. Devas heißt ja das lichthafte oder lichthafte, strahlende Götterwesen. das Wort, unsere Worte wie Deus, Theos, Divine, also Diva und so sind verwandt mit dem Wort Deva. Deva sind göttliche Wesen. So wurden Pflanzen gesehen. Nicht die einzelne Pflanze, aber die Pflanzenart. Das Gänseblümchen hat ein Deva, hat eine göttliche Intelligenz, die sich gar nicht verkörpert, die gar nicht körperliche Gestalt annimmt. Oder sagen wir, jedes Gänseblümchen ist ihr Körper. Oder die Eiche. Jede Eiche ist ja wie eine Persönlichkeit selber, aber es gibt einen Eichengeist. Geist der Eiche ist der Eichendeva. Kann auch sagen Archetypus. Und so hat jede Pflanze ihren Archetypus und ihren Charakter und ihre Eigenschaften. Und der Pflanzenkundige weiß, wenn er Hilfe braucht, und er braucht, sagen wir mal, Hilfe, ganz banal gesagt, für seine Leber, dann geht er nicht zum Gänseblümchen-Deva, sondern dann geht er hin zu einem Deva, der guten Zugang zur Leber oder zum Leberfunktionskreis oder Leberchakra hat. Und das wäre zum Beispiel der Löwenzahn oder eine Distel oder eine Karde zum Beispiel. Also das ist dieses, man geht nicht zum, wenn man hier ein Auto repariert haben will, geht man nicht zum Zahnarzt und sagt, können Sie mein Auto reparieren? Das ist genau dasselbe. Aber es wird gesehen, dass die Pflanzen hohe geistige Wesen sind. Und also wenn Krone der Schöpfung, dann schon eher die, aber ist es nichts die Krone, weil im indischen Denken alles ist die Krone der Schöpfung, das Göttliche ist im Allen. Das habe ich mal bei einer Fliege gesagt, sei hier, ich ärgere mich nicht hier so, ich bin die Krone der Schöpfung, du bist ja nur eine Fliege. Da sagte die Fliege, pass mal auf, flog an die Decke, lief umgekehrt an der, krabbelte umgekehrt an der Decke herum. Und dann sagte sie, mach mir das mal nach, wenn du die Krone der Schöpfung bist. Also jedes Wesen hat seine Charakteristiken und seine Fähigkeiten und jedes Wesen ist im Indischen göttlich und ist Krone der Schöpfung. Aber jedes hat eben seine Charakteristiken und wenn wir Hilfe brauchen, gehen wir zu den Pflanzen. Da gibt's noch eine Geschichte aus Indien von einem Yogi, einem Meditierenden, der sich der strengen Askese hingab und er wollte sich läutern und die Erleuchtung finden und ging in einen Büserhain und hat dann meditiert und hat sich geläutert, indem er im Winter in eiskalte Bäche saß und im Sommer zwischen vier Feuern in der prallen Sonne saß, um das Weltliche und Alltägliche einfach wegzubrennen. Und eines Tages beim Sammeln des heiligen Kusha-Grases, also das Hundszahngras, das Bermuda-Grass, da schnitt er sich in den Finger. So ein scharfkantiges Gras. Und da merkte er, da kommt ja gar kein rotes Blut mehr heraus. Das ist Pflanzensaft. Da hat er gemerkt, ich bin ja jetzt auf einer viel höheren Ebene angekommen. Ich habe reinen Pflanzensaft anstatt Blut. Und er zeigte es den anderen Yogis und den Tieren und den Pflanzen und alle jubelten und es war ein großes Fest. Da kam dann ein Fremder daher und sagte, ja, warum freut ihr euch so? Ich sage, ja, schau mal hier, ich habe Pflanzensaft anstatt Blut. Und da nahm der Fremde auch eines der heiligen Gräser und schnitt sich und da rieselte weiße Asche heraus. Und das war Shiva selber, wo alle Illusion zu Asche verbrannt ist. Und das sind so Bilder, märchenhafte Bilder, die zeigen, in welchen Stellenwert zum Beispiel die Pflanzen haben. Wenn das stimmt, es ist ungefähr so, wenn die traditionellen Völker Recht haben, universal, oder wenn unsere Alten, unsere Vorfahren Recht haben, dann sind Pflanzen hochentwickelte geistige Wesen oder wir in der neuen westlichen materialistischen Kultur haben recht, dann sieht die Welt wieder ganz anders aus. Und ich persönlich, nicht als Esoteriker, sondern eigentlich als Ethnologe, aber nicht nur das, sondern aus der Erfahrung heraus und auch aus den Erfahrungen, die ich in meiner Kindheit in den Wäldern machte, ich würde sagen, dass die traditionellen Völker näher an dem Mysterium der Pflanzen sind, als wir mit unserem wissenschaftlichen Approach. Und ich will die nicht gegeneinander ausspielen, denn das eine ist ja auch sehr wertvoll. Aber es ist nicht das Einzige. Das Problem ist der Alleingültigkeitsanspruch, den die konventionelle Wissenschaft hat. Und wenn ich eine Heilpflanze suche, dann gehe ich, dann gehe ich nicht ins Labor, sondern ich gehe zu den Pflanzen und ich versuche, von den Pflanzen das direkt zu bekommen. Und wir können es nicht erzwingen, es ist so wie eine Gnade, das habe ich auch von den Indianern gelernt. Die sagte, nicht, dass du denkst, dass du die Pflanze findest, sagte der alte Medizinmann Talbot, der für die Pflanzen in dem Stamm eigentlich der Botschafter war. Nicht, dass du denkst, dass du die Pflanzen findest, sie finden dich. Nicht, dass du denkst, dass du die Rituale erfindest, die dir Zugang geben, sie geben dir die Rituale an. Diese Rituale, die sie dir angeben, sind wie Rituale, damit du mit ihnen in Beziehung kommst. Oder ein Lied, ein Zauberlied, ein Lied. Sie geben dir ein Lied ein. Und wenn du das Lied singst, dann ist der Geist da. Das ist wie eine Telefonnummer. Du musst sie nur richtig singen. Es ist wie eine Telefonnummer. Wenn du eine falsche Nummer wählst, dann kommst du nicht an. Wenn du das Lied richtig singst. Bei den südamerikanischen Indianern, das kennen wir inzwischen auch alle, da weiß man, dass die ihre Heilpflanzen rufen mit sogenannten Icaros. Das sind Pflanzenlieder, ganz einfach, kurze Lieder. Die ähneln im gewissen Sinne den Liedern im angelsächsischen Kräutersegen, wie das vom Beifuß. Älteste der Würze, Muckwurz, älteste der Würze und so weiter. Und diese Lieder, die gibt es wieder und es gibt Menschen, die heutzutage tatsächlich wieder solche Sachen empfangen. Das kenne ich eine Frau in der Schweiz, die sagte, die ist mal zu einem, eine Familienfrau, die ist aber mal ein Wochenende zu einem Zen-Mönch gegangen in der Schweizer Jura und wurde da, hat meditiert, wurde hochsensibilisiert. Da ist ihr eine Pflanze begegnet, sie sah eine Pflanze, die sie ganz und gar faszinierte. Und das so ein bisschen eine stachelige Pflanze. Sie kam nach Hause und fand dieselbe Pflanze in ihrem Garten, hat vorher gar nicht drauf geachtet, wusste nicht, was das war. Hat dann gedacht, sie sollte eine Tinktur daraus machen. Hat die Tinktur dann auch gemacht. Ein Freund sagte, das ist die Karde, die soll angeblich für die Borreliose gut sein. Sie hat die Tinktur gemacht, sie hat dann in einem Traum kam es ihr, sie sollte die Tinktur einnehmen. Die hat die homöopathisiert, hat sie eingenommen und spürte, als ob, sie sagt, die Stacheln in ihr, die gegen sie gerichtet sind, so wie autoimmune Aggressivität, dass die auf einmal weg waren. Und sie fühlte sich wenig autoaggressiv. Und ihr Mann sagte, ja, er hat es sofort gemerkt. Sie hat dann gewusst, wie der Name ist. Es kam ihr dann ein Lied beim Ausgraben der Wurzel. Sie sagt, es kam ganz spontan. Und das Lied war, Karde mein, Karde fein, lass mich Teil des Lebens sein. Und so kommen tatsächlich Lieder rüber. Es kommt etwas rüber von den Pflanzen. Wir sind im Alltag nur so beschäftigt ständig. Oder wir können nicht still sein. Ne? So still, ja, was mache ich? Ah, gut, Radio anmachen. Klack, Radio an oder Fernseher anmachen oder jemand anrufen oder was mal ja, ein Buch lesen, neueste Novelle, wo man hier sich dann selber programmiert, aber dass diese Stille, wo die Wesen zu uns reden können, das haben wir in unserer Kultur ziemlich erfolgreich blockiert. Und oft braucht es sogar eine Krankheit, die uns wirklich raushaut, dass wir mal in die Stille kommen. Aber ich habe gemerkt, ich weiß nicht, wie das hier in Krankenhäusern ist, aber in Amerika, da ist dann gleich im Krankenzimmer schon das Fernsehen, dass sie immer mit der sogenannten Wirklichkeit, die eigentlich die kulturelle Wirklichkeit, die kulturelle Konstruktion ist, dass sie da verbunden bleiben. Aber richtige Stille ist inzwischen etwas sehr Kostbares geworden, dass diese Wesen mit uns reden können. Und ich habe gemerkt, auch wenn man in einem Feld elektronischer Strahlungen ist, und die meisten von uns sind fast immer drin in einem Feld, ist es schwieriger für diese Wesen, die feinen ätherischen Botschaften, es ist schwierig, diese zu empfangen, es ist schwierig, durchzukommen. Ja, ich habe längere Zeit in den Rocky Mountains gelebt, und zwar im Yellowstone-Gebiet. Und habe mir immer viel Zeit, manchmal eine Woche freigenommen und bin dann in der Wildnis gewandert. Und in Montana, nordwestlich von Yellowstone, da ist wunderbare Wildnis, wo man wirklich überhaupt keinen Menschen trifft. Da bin ich los mit einem leichten Schlafsack und Essen braucht man nicht viel. Es gibt auch viel zu der Jahreszeit im Spätsommer viel Wildfrüchte. Und bin dann losgelaufen und war so schon 2-3 Tage unterwegs, keinen Menschen getroffen. Unten in den Feuchtgebieten, da sind dann Biber zu sehen und Elche. Und eines Abends, da war gerade Sonnenuntergang, und in den Rockies, da ist der Sonnenuntergang also brillant. Ist orange, lila, purpur. Herrlich! Und dann fangen die Steppenwölfe an zu singen, die Kojoten. Und die haben eine ganz hohe Stimme. Die Indianer sagen, es ist Geistergesang. Das geht dann so. Und dann wird geantwortet. Und dann gibt's Echo in den Canyons. So ein Konzert. Und dann der Himmel in diesen Farben. Da kommt man direkt in die Ekstase rein. Und das war so abgelegen, dass wahrscheinlich auch wenig Jäger dort waren, denn eine Herde Gabelböcke, das sind die Antilopen, aber es sind eigentlich Gabelböcke, war da, und der Leitbock kam auf mich zu, hatte keine Scheu und stellte sich vor mich hin und fing an, so zu machen. Ich habe dann später gemerkt, die Luft eingesogen, um Witterung zu nehmen. Das klang dann so. Und das ging wie eine Ewigkeit. Er muss riesen Lungenkapazität haben. Und ich wurde sehr nervös. Ich dachte, was macht er? Was will der? Guckt er herum? Vielleicht ist da hier ein Stock oder ein paar Steine, die ich werfen kann. Und dann plötzlich ließ er die Luft wieder los. Aber ganz schnell so, kam die raus. Hab mich in Mark und Bein erschüttert. Ich habe dann später gedacht, also wie die Indianer sagen, ja, das war der Geist des Landes, der einen aufnimmt. Das war der Hüter der Schwelle, denn jetzt wirst du ein Mysterium erleben. Jetzt kommen die Götter, aber das habe ich damals nicht gewusst. Und dann guckte ich herum und sah einen Hügel, die heißen Butte dort, ein Hügel, und da war so eine verkümmerte Ponderosa-Kiefer oben drauf. Und dachte, ja, das wäre vielleicht ein sicherer Ort, wo ich meinen Schlafsack hintun kann, vielleicht ein kleines Feuerchen machen und die Nacht verbringen bis morgen. Kletter ich den Hügel hoch und gerade an der Biegung oben, am Gipfel, Da kommen mir drei Bären entgegen. Keine Schwarzbären, sondern es waren Grizzlybären. Braunbären mit zottligem Fell. Die richteten sich auf in ihrer vollen Größe und hielten ihre Pranken so hoch, also bereit zu schlagen. Und ich guck die an, das war so plötzlich. Die stehen da und ich hatte gar keine Zeit, Angst zu haben. Es war so überwältigend. Nur höchstens 2 Meter vor mir. Und instinktiv schaut man in die Augen dem Gegenüber. Und ich schaue dem vorderen Bären in die Augen und ich sehe nur Licht. Wie Sonnenlicht kommt aus den Augen. Und es war wie eine Ewigkeit. Ich muss in einen ganz tiefen Trance gekommen sein. Und dann hörte ich auf einmal Möff. Und dann ging der Bär auf seine Viere und die anderen auch. Und sie liefen, ich hätte sie berühren können, an mir vorbei. Also Mordsriesenbären, waren Grizzlybären. Später habe ich mir überlegt, 3 Bären ist ja ungewöhnlich, aber was es war, ist eine Bärenmutter mit 2 fast ausgewachsenen Jungen. Und die liefen, habe dann später überlegt, wo sie hinlaufen. Ja, noch vielleicht 30, 20 vielleicht Kilometer oder entfernt war die Ortschaft Livingston und da war ein Abfall und also so Müllhalde. Und da sind sie hin und wollten dort ihr Abendbrot haben. Aber dieses Erlebnis hat mich auch wie in die Ewigkeit gehauen. Habe ich dann auch verstanden, dass Tiere mehr sind, als wie was man so in den Biologiebüchern lernt. Was mir in den Sinn kam, war das alteuropäische Märchen von Schneeweißchen und Rosenrot, wo der Bär bei den 3 Frauen, die eigentlich die Frau Holle und ihre Töchter oder die Göttin in ihrer dreifachen Gestalt ist, wo der Bär im Frühling herausgeht und sein Fell, sein Pelz an der Türangel hängen bleibt und aufreißt und es blitzt wie Gold hervor. Es ist so, als ob der Bär wie eine goldene Seele hat. Und der Bär war bei den alten Europäern immer ein Sonnentier, voll Licht. Und das sind so diese Bärenerlebnisse, sind Erlebnisse, die man in der Wildnis haben kann. Wenn man in der Wildnis wandert, ist etwas ganz anderes, als wenn man hier, ich freue mich in Europa zu sein, ich will nichts schlecht machen, aber hier ist alles sehr zahm. Da geht man über einen Hügel und dann sieht man das nächste Haus oder einen Zaun. Aber dort geht man über einen Hügel und dann geht man über noch einen Hügel und dann geht man über noch einen Berg und man sieht nichts als Wildnis und dann begegnet man Bären oder Kojoten oder einer Herde von Wapiti. Und das tut der Seele gut. Das verbindet die Menschenseele wieder mit ihren Wurzeln, mit ihren steinzeitlichen Ahnen, die ja das erlebt haben. Und das bringt einen in Resonanz mit unseren Wurzeln. Deswegen ist Wildnis sehr wichtig.